Ein bekannter Evangelist sagt am Ende seines Lebens: Wenn ich noch einmal mit meinem Dienst beginnen könnte, ich würde meine Zeit ganz für die Verkündigung unter den Kindern einsetzen. Das Wort Jesu, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, das man oft in Taufgottesdiensten hören kann, ist viel umfassender gemeint. Kinder, die wissen, dass sie etwas Böses getan haben, brauchen nicht nur die Vergebung ihrer Eltern, Geschwister und Erzieher. Sie wollen und können ihre Nöte auch Gott bekennen. Nicht alle Eltern haben dafür Verständnis. Ruth Frey gehört zu den Kindermissionarinnen, die als erste auch die Möglichkeit der Rundfunkverkündigung für die Kinder ausnutzte. Die fröhliche Kinderstunde mit Tante Ruth über Radio Luxemburg und ihre gleichnamige Kinderzeitschrift wurden bald für viele Jungen und Mädchen ein Begriff. Fröhlichen Kinderstunde. Und mit allen Funkkindern. Und mit Tante Ruth. Dwight Moody, der bekannte Evangelist, der zu Beginn dieses Jahrhunderts für seine Vorträge die größten Hallen mietete, wurde einmal gefragt, wie viele Menschen in der letzten Versammlung seinem Ruf zur Entscheidung gefolgt seien. Seine Antwort war: 2,5. 2 Erwachsene und ein Kind? Nein, 2 Kinder und ein Erwachsener. Denn Erwachsene haben nur noch einen Teil des Lebens vor sich, Kinder aber das ganze Leben. Das weiß Ruth Frey. Deshalb ist sie seit Jahren unterwegs und missioniert unter Kindern in Deutschland, Österreich, im Elsass und in der Schweiz. Auch schult sie Helfer, Seminaristen und Verkündiger. Den Kindern das Wort Gottes richtig weiterzusagen, ist nicht nur Begabung. Vor einiger Zeit schrieb mir ein Junge oder ein Mädchen, ich weiß es nicht mehr genau: Sag mal, Tante Ruth, als du damals den Herrn Jesus annahmst, hast du ihm da auch dein Leben gegeben? Die Kinder stellen mir manchmal Fragen, bei denen ich mich selbst wieder prüfen muss. Und ich habe so zurückgedacht, wie das war, als der Herr Jesus mich errettet hat. Ich war als Kind schon sehr früh davon überzeugt, dass da in meinem Leben manches war, was ich verstecken musste. Ich durfte in einem Elternhaus groß werden, in dem die Eltern Jesus Christus lieben und versuchten, uns 6 Geschwister wirklich so zu erziehen, dass wir das auch lernten. Wir haben nicht immer aufgepasst, wenn abends gelesen wurde aus der Bibel. Aber als ich 11 Jahre alt war, ich weiß noch ganz genau, wann das war, ich weiß aber nicht mehr, wodurch das kam. Da wusste ich wusste es einfach, wenn ich in diesem Augenblick zu Gott kommen soll, dann kann ich nicht vor ihm bestehen. Als Kind, ich war erst 11 Jahre alt. Aber ich war so ein Kind, was nicht wagte, zu einem anderen darüber zu sprechen. Ich habe das so mit mir selbst herumgetragen, jahrelang. Ich habe manchmal geweint, aber nur, wenn es keiner merkte. Und bis ich dann 15 Jahre alt war und innerlich so verzweifelt, weil ich schon bald nicht mehr glauben konnte, dass ich überhaupt noch errettet werden könnte. Und dann an einem Abend hat Gott ein eigentümliches Gebet erhört. Ich hatte gesagt, am Nachmittag, es war der letzte Abend einer Evangelisation, und ich hatte so gebetet: Herr, wenn du überhaupt noch mich retten willst, dann mach, dass heute Abend der Evangelist vor der Stunde mit mir spricht und mich fragt. Ich war so verzweifelt und Gott hat es buchstäblich erhört. Er fragte mich nur, wir kamen irgendwie zusammen an der Tür an, und er drehte sich plötzlich herum, war eine ganze Reihe dabei, und dann fragte er nur: Na, wie ist es jetzt mit dir? Das war für mich genug. Ich habe nur Ja gesagt. Ich weiß nicht mehr, was er gesprochen hat an dem Abend. Aber nachher hat er mit mir gesprochen und hat mir geholfen. Und ich bin so dankbar dafür. Ich war da 15 Jahre alt. Und als dieses Kind so fragte: Hast du dem Herrn Jesus da auch schon dein Leben gegeben? Da musste ich ihr schreiben, weil ich ehrlich sein wollte: Nein, damals noch nicht. Ich hatte so meine eigenen Pläne, was ich machen wollte nach der Schule, welchen Beruf ich haben wollte. Und es mussten erst die Jahre des Krieges kommen, in denen ich Jesus so persönlich, so nah erleben durfte, wie es wirklich in Notzeiten immer wieder ist. Und da habe ich ihm eines Tages gesagt: Jetzt bin ich bereit zu tun, was du willst. Es änderte sich äußerlich da gar nichts. aber innerlich. Und als dann später die Frage kam, willst du kommen, mitarbeiten und mithelfen, da habe ich nochmal Ja gesagt. Aber das war nicht das letzte Mal. Immer wieder neu. Auch in manchen Schwierigkeiten, auch in manchen Kämpfen. Aber der Herr Jesus macht so froh. Und je mehr ich Ja sagen lernte, desto froher durfte ich werden. Und dann zu erleben, wie besonders auch Kinder zum Herrn Jesus kommen, das ist eine wirkliche Freude. Heute sind oft junge Menschen in den Städten, wenn wir so nach Jahren zurückkommen, und dann fragen sie oft, kennst du mich noch? Und dann kenne ich sie sicher nicht mehr, weil sie damals Kinder waren und heute junge Menschen und manchmal schon größer als ich bin. Einmal war ein junger Mann richtig ärgerlich und sagt, du bist doch dabei gewesen. Ja, ich wusste es nicht mehr. Aber ich bin so dankbar dafür, denn ich weiß, dass da heute auch noch viele Kinder sind, die genauso in ihrem Herzen suchen und genauso wenig Mut haben zu fragen, wie ich das damals hatte. Aber Jesus Christus ist ein ganz wunderbarer Herr und ich bin von ganzem Herzen dankbar, dass ich ihm heute gehören darf.